gave us his life and he's also teaching us how to live his life. Er gab uns sein Leben und zeigt uns, wie wir sein Leben leben. Il nous a donné sa vie pour nous a montré comment vivre sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. Please know that his life is heavenly life. Wisse, dass sein Leben ein himmlisches Leben ist. Tu dois savoir que sa vie est une vie céleste. It's opposite of the earth. Es ist das Gegenteil von der Erde. C'est le contraire de, du monde. Amen. Amen. Amen. The earthly life is evil life. Das irdische Leben ist ein bösartiges Leben. Parce que la vie terrestre est une vie mauvaise. Praise the Lord. Hallelujah. Please know the difference between heavenly life and earthly life. Kenne den Unterschied zwischen einem himmlischen Leben und einem irdischen Leben. Tu dois connaître la différence entre la vie céleste et la vie terrestre. Just like the earthly life have their system, their everything they do. So also heavenly life, we have our own system. Genau wie das irdische Leben sein System hat, hat auch das himmlische Leben sein eigenes System. Comme la vie céleste a ses propres systèmes, c'est comme ça aussi que le monde terrestre a ses propres systèmes. If you go to Galatians 5. Galatians 5. Amen. Amen. Here is very interesting. Talk with you. You know, our life is not a natural life. Unser Leben ist kein natürliches Leben. Notre vie est pas une vie naturelle. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-les donc aussi diriger notre conduite. If we live in Christ, let us also walk in Christ. Wenn wir in Christus leben, lasst uns auch in Christus wandeln. Si on vit en Christ, on doit aussi marcher en Christ. He gave us his life. Er gab uns sein Leben. Il nous a donné sa vie. Amen. Amen. Today's message will be hate sentiment and walk by Christ. Die heutige Botschaft ist hasse Sentimentalitäten and walk by Christ's principles. Und wandle nach den Prinzipien von Jesus Christus. Le message d'aujourd'hui est que tu dois détester tes sentiments et puis marcher par les principes de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians 13. Let us go to 2 Corinthians. 2. Korinther 13. 2 Corinthians 13. 13. Let me see. Okay. 13, verse 8. 2 Corinthians. Verse 8. Are we there, please? I'm not there. Amen. Amen. Talk about the truth. Da geht es um die Wahrheit. Ici, on parle de la vérité. The truth is our principle. Die Wahrheit ist unser Prinzip. Amen. La vérité est notre principe. And Christ said he is the truth. Und Christus sagt, er ist John die Wahrheit. 14:6. In Johannes 14:6. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité dans Jean 14:6. And no one can change it. Und das kann niemand ändern. Et personne peut le changer. His kingdom is already fixed. Sein Königreich ist schon fest. Parce que ça, son royaume no est déjà pastor can change sûr. It. Das kann kein Pastor ändern. Aucun pasteur peut le changer. No religious leaders can this organized religion can change it. Das kann kein religiöser Leiter von diesen organisierten Religionen ändern. Aucun un maître religieux peut le changer aussi. So no church can end it. Das kann keine Kirche ändern. All these denomination, they cannot change it. Et aussi les dénominations différentes ou les églises ne peuvent pas changer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, to know that something is not light, you cannot see with it. Wie erkennen wir, dass etwas nicht Licht ist, indem wir damit eben im Dunkeln nicht sehen können? Et comment on sait que quelque chose n'est pas la lumière? C'est parce qu'on ne peut pas voir dans le ténèbre avec la lumière. With the true light, you can see everything. Mit dem wahrhaftigen Licht können wir alles sehen. Somebody get in it. Amen. Mais au contraire, avec la vraie lumière, on peut voir tout. You know, everybody can say we have light, we have light, we have light. But without the true light, no one can see anything. Denn jeder kann sagen, wir haben das Licht, wir haben das Licht, aber wenn du nicht wirklich das Licht hast, wirst du im Dunkeln nicht sehen können. Il y a beaucoup de gens qui disent ils ont la lumière, mais sans la lumière tu peux pas voir dans le ténèbre. Verse 8 of 2 Corinthians 13 it says, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. Amen. Amen. Amen. No one can change the truth. Niemand kann die Wahrheit ändern. Verset 8, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité de Dieu. Nous ne pouvons que agir pour elle. The truth is one. Die Wahrheit ist singular. Parce qu'il y a seulement une vérité. And it is, and that truth is Christ. Und sie ist it Christus. Is one. Christ alone. Not, there are not two Christs. But Christ, just one. Es gibt nur eine Wahrheit, und diese Wahrheit ist Christus. Et puis il y a seulement une vérité, cette vérité c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. The kingdom of heaven works by principles. Das Königreich des Himmels funktioniert durch Prinzipien. Le royaume de Dieu fonctionne à travers ses principes. And not by sentiments. Und nicht durch Sentimentalität. Et pas à travers des sentiments. Religion works by sentiments. Religion arbeitet durch Sentimentalität. Et la religion travaille à travers des sentiments. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. They work by sentiment. Sie arbeiten the natural people work by sentiment. Die natürlichen Leute arbeiten durch Sentimentalität. La religion et les gens naturels marchent à travers le sentiment. Amen. Amen. This word sentiment is so bright. It's not just crying alone. There are other things that follow. Sentimentalität, dazu gehört vieles, nicht nur, dass man weint oder dass man Mitleid für Menschen empfindet. Es gibt viele Dinge, die dazu gehören. Et le terme sentiment est vraiment très grand et il y a beaucoup de choses dans ces sentiments. C'est pas seulement pleurer ou bien avoir pitié avec les gens. We belong to heaven. Wir gehören zum Himmel. Nous appartenons au royaume des cieux. And if we belong to heaven, we will walk by heavenly principles. Und wenn wir zum Himmel gehören, wenn wir durch himmlische Prinzipien gehen. Et si nous appartions au royaume de Dieu, on doit aussi utiliser le principe du royaume de Dieu. This world, they have their principles. Heavenly will have their own, you know, it have its own principles. Diese Welt hat seine Prinzipien und der Himmel hat seine eigenen Prinzipien. Ce monde a ses principes, mais le royaume de Dieu a aussi ses principes. Are you getting it? Mm-hmm. If we belong to heaven, we will walk by heavenly principles. Amen. And not by earthly principles. Wenn wir wirklich zum Himmel gehören, wenn wir durch die Prinzipien des Himmels leben und nicht durch die Prinzipien dieser Erde. Et si nous appartenons au royaume de Dieu, on va vraiment utiliser les principes du royaume de Dieu, pas de ce monde. Again, if we belong to heaven, we will walk by heavenly principles and not by sentiments. Wenn wir wirklich zum Himmel gehören, werden wir durch die Prinzipien des Himmels auch wandeln, nicht durch Sentimentalität, nicht durch Mitleid. Et si on appartient vraiment au royaume de Dieu, là on va pas être dans nos sentiments, mais on va utiliser les principes du royaume de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Thank you, Daddy. Walking by sentiment is flesh. Durch Sentimentalität zu wandeln ist Fleisch. Et si tu marches à travers les sentiments, c'est la chair. I mean earthly sentiments. Ich meine irdische Sentimentalität. Et je parle des sentiments terrestres. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It is dangerous. C'est gefährlich. C'est très dangereux. To walk by earthly sentiments. Es ist gefährlich, durch irdische Sentimentalität zu wandeln. Et c'est très dangereux de marcher à travers des sentiments naturels. At least, you know, the sentiment here is all about the flesh. Das Sentimentale bezieht sich auf das Fleisch. Parce que les sentiments sont toujours concentrés sur la chair. You know, Christ moved with love. You know, if you go, let us go to a place. The Lord is just telling me something. Let's go to Mark 10. Markus 10. Martis. Mark 10. Amen. Amen. In verse 21. 21. He said, then Jesus, beholding him, loved him. This is somebody, you know, are you getting it? Mm-hmm. It's like a sentiment. Are you getting it? Yeah. But there is the heavenly sentiment. You understand me? Mm-hmm. That is coming from Christ alone. That is how you. That is why you. If you are sharing, If you are going to be there for them, you are going to be there for them in the spirit. Wenn du da sein willst für Leute, sollst du im Geist da sein. Weil es gibt eine irdische Sentimentalität, die fleischlich ist, und es gibt eine geistliche Sentimentalität, die wir hier sehen, die Jesus hier zum Vorschein bringt, als er diesen reichen Jüngling sieht und ihn lieb gewinnt. Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Si on lit par exemple Marc 10, verset 21, on a écrit Jésus le regarda avec amour, puis les gens peuvent penser que ce sont aussi des sentiments terrestres, mais il y a une différence entre les sentiments terrestres et célestes, parce que Jésus-Christ a aussi ce sentiment surnaturel au royaume de Dieu. Ça veut dire, si nous sommes là pour des gens, ce n'est pas basé sur les sentiments de ce monde, mais le sentiment de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Satan loved the earthly sentiment. Der Teufel liebt die irdische Sentimentalität. Et le diable il aime les sentiments terrestres. Remember when Moses walked by it. Erinnert euch daran, als Mose nach dieser Sentimentalität Entscheidung getroffen hat. Ihr rappelez-vous aussi à Moïse qui a pris des décisions à travers les sentiments terrestres. We read it on, was it on Sunday? Amen. Amen. It cost the children of Israel 30 years more. Es hat den Kindern Israels 30 Jahre mehr gekostet. Et in c'est the ça, land of Egypt. In Ägypten. Et c'est ça, le peuple Israël a traîné encore de plus 30 ans en Égypte. Earthly sentiment is flesh. Irdische Sentimentalität ist Fleisch. Les sentiments terrestres, c'est la chair. It is the pity of this world. Es ist das Mitleid dieser Welt. C'est le pitié de ce monde. It is also called the good of this world. Es ist auch das, es wird auch das Gute dieser Welt genannt. C'est le bien de ce monde. You know what Christ called good is when Christ is the one doing whatever it is. Es ist Christus nennt nur das gut, was Christus whatever tut. Whatever you are doing. Was immer wir if tun. If Christ is the one doing it in you and through you. Es ist nur gut, wenn Christus derjenige ist, der es in uns und durch uns tut. Quelque chose est seulement bon quand c'est Jésus-Christ lui-même qui travaille à travers de nous et en nous. Praise the Lord. Alléluia. Do you know how many people, even God's people, Satan have killed through the pity of this world? Wisst ihr, wie viele Leute der Teufel schon getötet hat durch das Mitleid dieser Welt? Et vous savez combien le diable a combien les gens le diable a tué à cause de ce pitié de monde? And do you know how many people you know Satan have stolen from through the good of this world? Und weißt du, wie viele Leute der Teufel schon gestohlen hat durch dieses Gute der Welt? Amen. Tu sais aussi combien le diable pouvait voler à cause du bon de ce monde? And so also is the love of this world. How Satan has, you know, keep on stealing. He keep on stealing through the love of this world. Und so ist es auch mit der Liebe dieser Welt. Er stiehlt durch die Liebe dieser Welt. Et c'est comme ça, c'est avec l'amour de ce monde, le diable continue à voler et à détruire à travers le bon de ce monde. Satan have killed a lot of people through the love of this world. Der Teufel hat schon you know, viele the good Leute of this world, the pity of this getötet world. durch das Gute dieser Welt. Et le diable pouvait se tuer à travers le bon et l'amour de ce monde. You know, in 2 Corinthians 18. In 2 Corinthians 18. Dans 2 Corinthians 18. Concerning King Jehoshaphat. Über König Jehoshaphat. Sur le roi Jehoshaphat. He was having a friend that, you know, that was God's hater. Er hatte einen Freund, der ein Gotthasser war. Et ce roi avait un ami qui détestait Dieu. Are you getting it? Mm-hmm. It is so dangerous to move with those that hate the truth. Es ist gefährlich, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, die die Wahrheit hassen. C'est très dangereux de passer le temps avec les gens qui détestent la vérité. Because their days are numbered. Weil ihre Tage sind gezählt. Parce que leurs jours sont nombreux. Praise the Lord. Hallelujah. So look at this man. This man was almost killed. Dieser Mann wurde fast getötet. I don't know if you remember. Second Chronicle, let's go there, please. Something for a reminder. Zweite Chronicle. Deuxième Chronique. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The King Ahab. Amen. König Ahab. Le roi Ahab. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Amen. Zweite Chronik. You know, this man, you know, have a friend, you know. Who are you, you know, your friends? Deine Freunde, those you love. Die Leute, die du liebst. That you cannot, you know, for, that's, you know, you better move with those that are really God's children. Deswegen ist es besser, dass du Zeit verbringst mit den Leuten, die wirklich Kinder Gottes sind. C'est très important de passer ton temps avec ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu. You know, so many times we think that the Lord is going to take something away from us. He's going to take our friend wir, from us. Der Herr unsere Freunde von uns wegnehmen möchte. Et parfois on pense que Dieu veut prendre nos amis de nous. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1, it says, now the host of our heart riches and honor in abundance. Zweite Chronik. From verse 1, yeah. 18. A joint 18, affinity 18. With Ahab. Vers 1. Amen. Amen. Was one with somebody that hates God. Er hat sich mit jemandem verschwiegert, der Gott gehasst hat. Et puis, dans la famille des rois Josaphat, il y avait quelqu'un qui détestait Dieu. You know, a lot of us, we are one with people that hate the truth. Viele von uns sind eins mit Leuten, die die Wahrheit hassen. Beaucoup de nous sont un avec les gens qui détestent la vérité. And they hate those that hate that love the truth. Und sie hassen die, die die Wahrheit hassen. Et sie hassen die, die die Wahrheit lieben oder die die Wahrheit predigen. Et puis ils détestent les gens qui aiment ou bien prêchent la vérité. How do you know that King Ahab hate God? Woher wusste man, dass König Ahab Gott gehasst hat? Comment on savait que le roi Josaphat détestait Dieu? If you go to chapter, before we continue, let's go to chapter 19 of 2 Chronicle. Then we quickly start from 1 to 3. We read from 1 to 3. Amen. 2. Chronik 19, 1 bis 3. Or 1 and 2. Amen. On peut le lire dans, look at it, please. On peut le lire dans 2 Chronique 19, verset 1 à 3. And Jehoshaphat, the king of Judah, returned to his house in peace to Jerusalem. And Jehu, the son of Hanan, the seer, went out to meet him and said to King Jehoshaphat, shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore, his wrath upon thee from before the Lord. Is somebody getting something here? Amen. God's hater. Those that hate God. Welche den Herrn hassen. Ceux qui haïssent le Seigneur. Who was he moving with? Mit wem war er verbunden? Avec qui le roi était un? With King Ahab. Mit König Ahab. Avec le prophète Jehu, le roi Jehu. Praise the Lord. Hallelujah. As a child of God. I thank you. Or as Christ, you know, is a son of God. Sein Sohn Gottes. Comme un enfant de Dieu. Who are your friends? Wer sind deine Freunde? Qui sont tes amis? Amen. Amen. We have religious friends and not friends as Christ people. Wir haben leider that's immer noch religiöse Freunde, anstatt Freunde, die in Christus sind. Et nous avons encore des amis religieux au lieu des amis qui sont en Christ. Amen. Amen. And that's why you have to prove those you move with. Deswegen musst du die Leute prüfen, mit denen du Zeit verbringst. C'est ça, tu dois juger les gens avec qui tu passes ton temps. Amen. Amen. Is it the true Christ or they are full of religion? Ist es der wahre Christus oder sind sie voll von Religion? Ce sont les vrais Christ ou bien sont pleins de la religion? Having religion is not having Christ. Weil Religion zu haben bedeutet nicht Christus zu haben. Parce que avoir la religion, ça veut dire pas que tu as Jésus Christ. Amen. Amen. It's only Jesus that can save and not religion. Nur Jesus kann retten, nicht Religion. Seulement Jésus peut te sauver, pas la religion. The Savior is Christ Jesus. He's a person. Der Retter and not religion. Eine Person und nicht Religion. Et le Sauveur, c'est Jésus Christ, et c'est pas la religion. God never promised Abraham religion. Gott hat Abraham nicht Religion versprochen. Dieu a jamais promis Abraham la religion. Amen. He promised Abraham a piece of land. Er hat Abraham ein Stück Land versprochen. Il a promis in Genesis 12. Amen. Amen. un pays. In 1 Mose 12. Dans Genèse 12. You know, through Jesus' ministry, he never mentioned anything like religion. Während der ganzen, amen. Dem Dienst vom Jesus Christus, hat er nicht von Religion gepredigt. Like er hat nicht von Religion, religion. Er hat nicht von Religion geprägt oder gesagt, dass er der Kopf der Religion ist, als er seinen Dienst hier auf der Erde verrichtet hat. Et quand Jésus Christ prêchait, il n'a jamais parlé de la religion, mais des choses religieuses. That people call Jesus does not make it Christ. Dass Leute Jesus Christus sagen, heißt nicht, dass es auch wirklich Jesus Christus ist. Que les gens appellent le nom de Jésus Christ, ça veut dire pas que c'est le vrai Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. From verse 2, and after 30 years, he went down to Ahab, spy. To Samaria, and Ahab killed, you know, sheep. Jehoshaphat, somebody that's supposed to be the true God person, went to a friend that hates God. Jehoshaphat hat sich einem Freund angeschlossen, der Gott gehasst hat. Et Jehoshaphat, qui devait être, qui est un enfant de Dieu, il était amitié avec le roi Ahab qui détestait Dieu. Our relationship with people should not be based on flesh at all. Unsere Beziehung mit Menschen darf nicht auf dem Fleisch basieren, sondern nur auf Christus. Et notre relation avec les gens ne doit pas baser sur la chair, mais sur l'esprit. Amen. Amen. Then in verse 3, Ahab, king of Israel, said unto Jehoshaphat, king of Judah, wilt thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered him, I am as thou art, and my people as their people, as your people, and we will be with thee in war. Zweite Chronik 18, Vers 3 war das jetzt. Deuxième Chronique 18, Verset 3. Es ist so, wie als ob Tag und Nacht zusammenkommen. Sie kommen Jour et Nuit, wie sie Melange. No. Okay. And praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, you know, I don't know how, you know, let me say, how can people work together if you are not one? Wie können Leute zusammengehen, wenn sie nicht eins sind? Comment les gens peuvent travailler ensemble sans être un? Day and night, they are so different. Tag und Nacht sind nicht eins. Parce que jour et nuit, c'est pas la même chose. Light and darkness are not the same. Licht und Finsternis they cannot sind nicht work gleich. Together. Sie können nicht zusammengehen. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Amen. Jehoshaphat was supposed to be somebody of the true God. Jehoshaphat look at the relationship. Sollte eigentlich zum wahrhaftigen Gott gehören. Aber dennoch pflegt er Beziehungen mit Menschen, die Gott gehasst haben. Et Jehoshaphat, il fallait qu'il soit une personne qui est un serviteur de Dieu, mais il avait des relations avec les gens qui détestaient Dieu. You know, if you are in the flesh, you will speak like Jehoshaphat. Wenn du im Fleisch bist, wirst du so wie Jehoshaphat sprechen. Et si tu es dans la chair, tu vas parler comme le roi Jehoshaphat. Amen. I hope you understand what is saying here. He said, my people, he said, I am as thou art. That's Jehoshaphat now speaking. Amen. We are one. I am like you, and my people as your people, and we will be with thee in the world. You get it? Mm-hmm. We are one, your people, we are not the same family. Aber wir sind nicht eins, wir gehören nicht zur gleichen Familie. Es sollte einen Unterschied geben. We don't have the same God. Wir haben nicht den gleichen Gott. Dans verset 3, Jehoshaphat dit, nous ne faisons qu'un. Toi et moi, ton peuple et le mien, je pars en guerre avec toi. Mais il fallait que Jehoshaphat dise que nous n'avons pas le même Dieu, ne peut pas travailler ou marcher ensemble, mais il a fait le contraire. You know, that's why Jesus was able to save us when he came. C'est pourquoi Jésus était capable de nous sauver quand il est venu. Et c'est ça pourquoi Jésus était capable de nous sauver. If he had walked like Jehoshaphat, he would not save us. Hätte er aber so gehandelt wie Jehoshaphat, hätte er uns nicht retten können. Si Jésus était comme Jehoshaphat, il ne pouvait pas nous sauver. Remember John, is it not John 8? He called your father the devil. The religious people. He said, we don't have the same father. They wanted to say we have the same. No, no, no, we don't have the same father. Er hat den religiösen Leuten direkt klar gemacht, dass sie nicht den gleichen Vater wie er haben, dass sie haben den Teufel zum Vater und er hat den allein wahren Gott zum Vater. Et quand les gens religieux ont dit à Jésus-Christ qu'ils ont le même père, Jésus-Christ a dit que leur père est le diable, donc il a fait directement une différence et une séparation entre lui et les gens religieux. You know, it was said, Jehoshaphat would say, yes, we have the same father. I can understand. Joshua. Like Jesus, you know, for him, that which is born of the spirit is spirit, and that which is born of the flesh is flesh. Amen. Yeah, Jehoshaphat hätte vielleicht wieder Kompromisse eingegangen und hätte gesagt, nee, wir haben den gleichen Vater und wir sind ja auch alle irgendwie verbunden. Mm-hmm. Am Ende sind wir doch eh alle Menschen. Aber nein, Jesus Christus hat ganz klar gesagt, dass was vom Geist ist Geist und was vom Fleisch ist Fleisch. Et on peut aussi voir que si le roi Josaphat était dans la position de Jésus-Christ, il pourra dire que oui, nous avons le même père, mais normalement, on doit savoir que l'esprit est l'esprit et la chair est la chair, donc ce n'est pas la même chose. Jesus never compromised with religious people. Jesus hat keine Kompromisse eingegangen mit religiösen Menschen. Jésus-Christ n'a jamais fait de compromis avec les gens naturels. Amen. Amen. He never pretend to say, okay, we are one. Er hat nicht so getan, als ob er mit Leuten eins ist. Il ne pouvait pas aussi prétendre d'être un avec les gens qui ne croyaient pas. Amen. It's better Christ separates you than you are united in religion. Es ist besser, dass Christus euch trennt, als dass ihr vereint seid in Religion. Vaut mieux que Jésus-Christ vous sépare à cause de la vérité au lieu d'être un avec les gens religieux. Again, who are your friends? Nochmal, wer sind deine Freunde? Qui sont tes amis? Amen. Amen. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, fear, at the word of the Lord today. Jehoshaphat said, let us ask the Lord. Jehoshaphat gesagt, lass uns den Herrn fragen. Where we are going. Wohin wir gehen. Or what we are going to do. Amen. Verset 4, pourtant Josaphat ajouta, consulte d'abord le Seigneur. He said, therefore the king of Israel gathered together of prophets 400 men and said unto them, shall we go to Ramoth Gilead to battle or shall I forbear? And they said, go up, for God will deliver it into the king's hand. 400 prophets. 400 they Propheten. All said the same thing. Sie haben alle das gleiche geweissagt. Et ici, on voit que Josaphat a appelé 400 prophètes pour prier, pour savoir la volonté de Dieu. Puis tous les prophètes ont dit la même chose. You know, people in the natural world, majority won, always win the vote, but not in Christ's world. In der natürlichen Welt ist es so, dass die Mehrheit immer gewinnt. Aber im Königreich Gottes gewinnt die Wahrheit immer. Amen. Et au monde naturel, c'est la majorité qui gagne toujours, mais au royaume de Dieu, c'est toujours la vérité qui gagne. Amen. It is a pity how God's children followed majority. Es ist aber traurig, wie Kinder Gottes sich von der Mehrheit immer wieder leiten lassen. Et c'est très triste que les enfants de Dieu se laissent guider par la majorité. Amen. You know, if they come with somebody that is maybe have people just know, well know. Like, if you come here today, we don't even like it. Because he will just look at it and just say, hey. You know, we know how many people, you know, majority, they love popularity. But in Christ's world, you love Christ. Die Welt liebt Mehrheiten, liebt Popularität, liebt Reichweite. Und genauso würden auch so welche Menschen halt auch dann diese Gemeinde bewerten und sagen, okay, es sind wenige Leute, das Gebäude sieht nicht so toll aus. Und deswegen würden sie dann bewerten, dass das nicht der Ort ist, an dem sie dem Herrn dienen möchten. Weil sie immer wieder nach dem schauen, was der Mensch sieht und nicht nach dem schaut, was Jesus Christus sieht. Element naturel aime toujours la majorité ou la popularité ou même le succès. Ça veut dire aussi qu'ils font beaucoup de compromis pour avancer, mais au royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est... Oui. You know, with what the 400 prophets said, the Jehoshaphat was not satisfied. Mit dem, was die... Verse 6. Avec ce que les prophètes ont dit, Josaphat n'était pas satisfait. On va lire maintenant verset 6. Amen. Amen. You know, upon the 400, this man, you know, this supposed man that's supposed to be of the true God, he was still not satisfied. He said, is there no any other prophet that we can inquire of? Amen. Und Josaphat war nicht zufrieden. Dieser sogenannte Mann Gottes war nicht zufrieden mit diesen 400 Propheten, die bezeugt haben, dass sie in den Krieg aufziehen sollten. Er wollte noch eine andere Meinung hören. Et Josaphat, qui devait être à la côté de Dieu, était pas satisfait avec les réponses des prophètes. Et c'est ça, il s'est demandé s'il n'y a pas un autre prophète qui peut dire ce qu'il veut écouter. You see it in verse 6 there. Amen. Verset 6. And then verse 7. Si. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there's yet one man, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, because he always revealed the truth to me. Mm. Are you getting it? Mm. You know, the hatred was not... It's not about this man, it's about the truth. Der Hass is somebody getting war nicht auf diesen Mann persönlich bezogen, sondern auf das, was diese Person sagt, nämlich die Wahrheit. Et dans verset 7, on dit qu'il y avait un prophète où Josaphat a dit qu'il n'aime pas écouter ce qu'ils disent, parce qu'il dit toujours la vérité. Donc on voit qu'il ne détestait pas l'homme comme tel, mais il détestait la vérité. You wonder why, you know, if you write to them, they never reply you. Du wunderst dich, weshalb because they hate the truth. Du ihnen schreibst und sie nie antworten, weil sie die Wahrheit hassen. C'est ça aussi, tu es étonné parce que quand tu écris, quand tu dis la vérité aux gens, ils ne te répondent pas parce qu'ils détestent la vérité. He called 400 bars, you know. He called 400 prophets. But here, the just one that is the truth, he removed it. Yeah. You know, that's why when you write something today, when you know that they will reply others, they will not even reply you because they know that this is the truth and it's affecting them seriously. Wenn du diese Leute anschreibst, werden sie dir nicht antworten, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen. Wenn andere Leute mit ihrer Religion kommen, da sind sie dabei, da hören sie zu, weil sie die Wahrheit nicht hören möchten. Et c'est ça aussi quand, par exemple, tu écris les gens et puis tu les dis la vérité, ils vont pas t'écouter ou bien ils vont pas répondre à tes messages, mais ils vont répondre aux autres parce que ils préfèrent les mensonges que la vérité. He said, but I hate him. Why? For he never prophesied good unto me. What he called good? Das, was er gut somebody nennt. Somebody getting it. Mm. And not what Christ called good. Nicht das, was Christus gut nennt. Et Josaphat dit, how people love evil. Josaphat a répondu, je ne l'aime pas car il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. Donc il parle ici, du bon de ce monde. You can see how he turned evil to good and good to evil. Vous voyez, er das Gute zum Bösen macht, das Böse zum Guten. Il a changé que le bon devient mauvais, le mauvais devient bien. He said, never prophesy good but evil, always evil to me. Er prophezeit mir nie Gutes, immer nur Böses. Il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. He said, the same is Micah, the son of Imlah. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember Galatians 4, verse 16. Erinnert euch an Galater 4, 16. Rappelez-vous à Galates 4, verset 26. Galatians 4, verse 16. Am I become your enemy because I tell you the truth? Bin ich zu eurem Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? You know, Paul is Paul that wrote that, amen. You know, they were against him, they were fighting him because he told them the truth. Es hat Paulus geschrieben, dass diese Menschen haben ihn bekämpft, 4, verse 16. Weil er ihnen die Wahrheit gepredigt hat. Und jetzt hat er diese Leute gefragt, bin ich jetzt zu eurem Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Et on a aussi lu comment Paul a dit que a prêché la vérité après l'église était contre lui, c'est ça, il a répondu, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? You know, if you are deceiving people, you hardly fight with them. You hardly have fight. You are deceiving them. Wenn you hardly have fight. But if you are telling them the truth, they'll be fine. Wenn du Leuten etwas vormachst, etwas vorspielst, dann hast du selten Streit mit ihnen, weil du ihnen immer nur das sagst, was sie hören wollen. Und wenn du ehrlich bist zu Menschen, dann wird es Konflikte geben. Quand tu racontes les mensonges aux gens, là tu vas pas avoir de problème avec eux. Mais quand tu les révèles la vérité, c'est là où tu auras des combats parce que les gens n'aiment pas la vérité. Micah became this man enemy because Micah, you know, revealed the truth always to this man. Und der Prophet Mika wurde zum Feind dieses Königs, weil er ihm immer die Wahrheit gesagt hat. Et le prophète Michée est devenu l'ennemi de Josaphat parce qu'il a dit toujours la vérité. You know how many people hate you for the truth. Wisst ihr, wie viele Leute euch hassen wegen der Wahrheit? Et vous savez combien de Christ that you keep on speaking, revealing to them everywhere. You know how many people hate you. Den Christus, den ihr immer wieder predigt, den ihr immer wieder freilässt. Wisst ihr, wie viele Leute euch deswegen verachten und hassen? Et vous savez combien les gens vous détestent à cause de la vérité, combien les gens vous combattent à cause de la vérité? Deuxième Chronique 18, verset 8. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bring Mika, den Sohn Jimlas, rasch her. Praise the Lord. Halleluja. And the king of Israel said, Vers 9. And the king of Israel 9. And Jehoshaphat, king of Judah, sat either of them on his throne, clothed in their robes. And they sat in the void place at the entry in of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. Praise the Lord. Hallelujah. That's enough. Then because of time, let's go to 11. Vers 11. Verset 11. And all the prophets prophesied so, saying, go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord shall deliver it into your hand of the king. And verse 13. And the messengers that went to call Micah speak to him, saying, behold, the words of the prophet declare good to the king with one accent. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. I don't know if somebody's getting something here. Speak like others also. Sprich so wie die so anderen. That he will not hate you. Damit dich nicht hasst, damit dich nicht verachtet. Spiel, tanz nicht aus der Reihe. Dans verset 12, on voit que les gens ont poussé Michée de dire aussi la même chose comme les autres prophètes, mais ce n'est pas comme ça. Nous, comme enfants de Dieu, on doit dire toujours la vérité. Amen. And Micah said, as the Lord liveth, even what my God said, that will I speak. Verset 13. Amen. Praise the Lord. Und in 13 sagt Mika ganz klar, ich werde das sagen, was der Herr gesagt hat, und nicht mehr und nicht weniger. Verset 13, mais Michée lui répondit, par le Seigneur vivant, je proclamerai ce que mon Dieu aura dit. And when he, verse 14. And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go to Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? Are we to go or not? And he said, go ye up and prosper, and they shall be delivered into your hand. And the king said to him, how many times shall I adjure thee that thou say nothing but the truth? Does he really want the truth? The but truth to me in the name of the Lord. Can you see how people deceive themselves? Bitte, wie Menschen sich selbst was vormachen. Après, quand Michée a donné la réponse à Josaphat, Josaphat a dit qu'il doit lui dire la vérité, mais la question est, est-ce que c'est vrai qu'il voulait écouter la vérité? You know, you come to me, tell me, just if the Lord gives me any message, give you any message to me, give it to me. Do you really want it? Oft kommen Leute not? Zu mir und fragen mich, it's a big question. Hat der Herr eine Botschaft für mich vielleicht? Und dann sage ich, willst du das wirklich hören? Bist du dir sicher, dass du hören willst, was der Herr zu deiner Situation und zu deiner Entscheidung zu sagen hat? Et souvent les gens viennent chez moi pour me dire que s'il te plaît, dis-moi quand Dieu te dit quelque chose ou te révèle quelque chose, mais la question est, est-ce que vous êtes prêts d'écouter la vérité ou bien ce que Dieu a pour vous? You know, things that come from the Lord, so many things can be so bitter. Die Dinge, die vom Herrn kommen, die Anweisungen des Herrn können manchmal bitter sein. Bitter pills to swallow. Parce que très souvent, ce que Jésus-Christ nous révèle est très dur pour la chair. It's like my, some time ago, my brother told me, said, I have two people to marry, this or this. Please help me to, how did he say it? He said, there's a lady I want to marry. Can you please help me to ask the Lord if it is good for me to marry her? I said, okay. Then after some days, he phoned. I said, nothing. I've not seen him. I've not heard anything. Then after some day, he phoned again. I said, I've not heard anything. Then later, the Lord just spoke to me. He said, I should tell him to come to him. My brother should come to Christ, and Christ will give my brother a wife. Or he should come with that woman to him. Genau. Because before then, when I phoned my brother that the Lord have given me was for you, but I will give it, I will say it tomorrow because when I have time. He was so anxious. No, just give it to me now. Give it to me. Do you really want to hear it? That's where I'm going to. Yeah. When I now said it, he was so disappointed. I said, is that how is that possible? I said, I don't know. That's what he said I should tell you. Ja, mein Bruder hat mich mal angerufen und mich gefragt, ich habe da so eine Frau, an der ich Interesse habe, aber ich weiß nicht, ob ich sie heiraten soll. Ist das das Richtige? Soll ich das machen? Soll ich diese Frau heiraten? Kannst du bitte für mich beten und den Herrn fragen, ob das in Ordnung ist? Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich kann dafür beten und ich werde dir dann Bescheid sagen. Und nach einem Tag kam nichts, am zweiten Tag auch nichts und am dritten Tag hat der Herr mir dann gesagt, dass mein Bruder soll erstmal zu Jesus Christus kommen. Jesus Christus wird dann sein Versorger sein in allem, auch im Thema Ehe. Oder mein Bruder soll diese Frau, die er sich ausgesucht hat, soll er zu Jesus Christus bringen. Sie sollen beide zu Jesus Christus kommen. Das sind die zwei Optionen, die der Herr mir gegeben hat. Und habe ich mit meinem Bruder telefoniert und dann habe ich ihm gesagt, ja, soll ich dir das jetzt sagen? Hat er gesagt, ja, ich möchte es jetzt lieber hören, ich möchte sogar jetzt heute hören, was du zu sagen hast. Aber als ich ihm das dann gesagt habe, was der Herr mir gesagt hat, war er enttäuscht, weil er was anderes hören wollte. Er wollte hören, heirate sie, ja oder heirate sie nicht, aber er wollte nicht das hören, was der Herr da wirklich zu sagen hat über die Situation. Et la même chose est aussi, la même chose est aussi avec mon frère qui est un exemple pour ce que je viens de dire. C'est comme si il voulait marier une femme et il m'a dit de prier pour ça, pour de lui dire aussi ce que Dieu m'a révélé. Après, quand j'ai prié, Jésus-Christ m'a révélé que la femme qui veut marier, d'abord qu'il prend son temps de venir vers Jésus-Christ, ou bien il prend la décision de venir avec la femme. Donc, il soumet la femme à Jésus-Christ. Mais quand je lui ai dit la vérité, il était très déçu parce qu'il ne voulait pas écouter ce que je lui ai dit. Il voulait peut-être écouter que j'ai dit oui, vous pouvez marier. Donc c'est aussi avec beaucoup de gens aujourd'hui, on prie pour la révélation de Dieu, mais le problème est-ce que nous sommes vraiment prêts à écouter ou à attendre ce que Dieu a pour nous. This man was hungry of lies. He pretended to be hungry of the truth. Und this King Ahab. König Ahab, er hat so getan, als ob er hungrig ist nach der Wahrheit, hungrig ist, dürstet nach der Wahrheit, aber in Wirklichkeit wollte er einfach nur mit Lügen gefüttert werden, die ihm passen. So aussi avec le roi Josaphat, il a prétendre à être d'avoir faim de la vérité, mais il avait faim de mensonges. Is somebody getting it? Verse 16. Then he said, 16. I did see all Israel scattered. Now reveal the truth to him. Und jetzt offenbart er die Wahrheit. Amen. Amen. Upon the mountains are sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let them return, therefore, every man to his house in peace. Verse 17. And the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell you, tell thee that he would not prophesy good unto me but evil? What do you want? Was wollt ihr? What do people want? Was wollen Leute hören? Praise the Lord! Hallelujah! Après, quand Michée a dit la vérité, on peut lire dans verset 17 que Josaphat a dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, je te l'avais bien dit, il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. Praise the Lord! Hallelujah! And again he said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting upon his throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left. And the Lord And the Lord said, who shall entice Ahab, king of Israel, that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one spoke, saying, after this manner, and another saying, after that manner. Verse 20. Then there came out a spirit and stood before the Lord and said, I will entice him. And the Lord said unto him, wherewith? Verse 21. And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth. You know, religion today, everywhere today, they are full of lying spirits. In religion, überall sind wir diesen Lügengeist. Et dans la religion, surtout, il y a des churches are full of lying spirits. Gemeinden sind voll von diesen Lügengeistern. Et les églises sont si pleines des esprits qui ment. Absent of Christ is lying spirit. Denn ohne Jesus Christus ist der Lügengeist anwesend. Parce que si c'est pas Jésus Christ qui règne, c'est l'esprit de mensonge qui règne. Absent of what Christ called the truth is a lying spirit everywhere. Ohne Jesus, ohne die Wahrheit, ist der Lügengeist anwesend. Sans la vérité, c'est l'esprit de mensonge qui règne. What Christ called the truth, and not what your denomination called the truth. Uns geht um das, was Jesus Christus die Wahrheit nennt, nicht das, was seine Denomination Wahrheit nennt. Is c'est ce que Jésus-Christ appelle la vérité, pas ce que ton église ou ta dénomination appelle la vérité. Verse 21, and he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all the prophets. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt also prevail. Go out and do evil so. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I want to quickly leave here because we still have other things to go through. Verse 20. Okay, let's go further. Now therefore, behold the Lord. Verse 22. Now therefore, behold the Lord hath put a lying spirit in the mouth of this your prophets, and the Lord has spoken evil against it. Verse 23. Then Zedekiah, the son of Shinana, came near and smote Micah upon the cheek, and said, which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Do you see something here? Mm-hmm. Competition. Yeah. What is wrong with you? Who is telling lies, you or me? And Micah said, behold, thou shalt see. 24. On that day, when thou shalt go into an inner chamber to hide yourself. Amen. Amen. Then the king of Israel said, take him, Micah, and carry him back to Ammon. Amen. Amen. The governor of the city, and to Joash, the king's son, and say, thus said the king, 26. Put this fellow in the prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I return in peace. And Micah said, if thou certainly return in peace, then had not the Lord spoken to by me. And he said, hearken, all ye people. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some people they are so blind, deaf, and everything till death. Einige Leute sind so blind und taub bis in den Tod hinein. Et il y a beaucoup de gens qui sont aveugles et sourds jusqu'à la mort. Look at what happened from verse 28. Look what happened. It's interesting. Amen. I thought I will not even go through it. Amen. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went to Ramoth Gilead. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguard myself. And I will go to the battle. But put thou on your robes. So the kings of Israel disguised himself and they went to the battle. You know, in that battle they were looking for the king. That's King Ahab. They were looking for him. And he disguised himself. He did not dress like a king. In diesem, so that he will not be caught. In diesem Krieg hat sich, I don't know if you are getting it. But Jehoshaphat dressed like a king. Amen. And on when they were in that battle, they were looking for the king. They wanted to, if you read it, they wanted to kill Jehoshaphat. Jehoshaphat now shouted, it's not me. I'm not the king. Then it was then they knew that he was not the king. Then they took Ahab and killed him. Okay. You get it. According to chapter 19 from verse 1 to 3, the Bible said it was the Lord that saved Jehoshaphat there. Mm-hmm. Amen. Amen. It was not even the shouting of Jehoshaphat, but the Lord saved him because he had good record with the Lord. I don't know if you get it. You know, moving with them. I want to say, moving with them is so deadly. König Ahab, but you are going to do the same thing with them. Ist mit König Jehoshaphat in den Krieg gezogen und König Ahab hat gesagt, dass er sich verkleiden wird und als normal aussehen wird, aber König Jehoshaphat soll sich als König verkleiden, also soll seine normalen Königs klischen Gewänder anziehen. Und während des Kampfes wurde König Jehoshaphat dann angegriffen. Und er wurde angegriffen, weil sie gedacht haben, dass er König Ahab ist. Dann hat halt dieser König Jehoshaphat geschrien, er hat gesagt, ich bin nicht Ahab, verschwindet. Und dann haben sie auch Gott sei Dank von ihm losgelassen und haben dann Ahab gefunden und dann Ahab getötet, weil sie dann Ahab erkannt haben, wo er verkleidet war. Und König Jehoshaphat wurde halt nicht nur errettet, weil er halt aufgeschrien hat und gesagt hat, ich bin nicht den, der ihr sucht, sondern weil er auch unter dem Schutz des Herrn war, weil er ja halt auch eine Vergangenheit mit dem Herrn hatte. Aber dennoch war das sehr haarscharf und richtig knapp, die Situation. Und das, damit will ich einfach nochmal betonen, dass wir einfach aufpassen müssen, wer unsere Freunde sind und dass wir halt wirklich da nur sein sollen, wo der Herr uns haben möchte. On vient de lire qu'il y avait un combat et puis Jehoshaphat et Ahab, ils ont participé au combat. Et puis le problème était qu'Ahab, il savait que s'il porte ce vêtement royaux, on va l'attraper. C'est ça, il a décidé qu'il va se porter, donc va porter des vêtements normaux. Et puis Jehoshaphat, il va s'habiller comme un roi. Et après, l'ennemi d'Israël, ils ont attrapé Jehoshaphat parce qu'ils pensaient que c'est Ahab. Et quand Jehoshaphat les a révélés que non, il n'est pas Ahab, c'est là où on a protégé la vie de Jehoshaphat. Et c'est Ahab qu'on a tué. Et puis, dans 2 Chroniques 19, Dieu nous révèle que c'était lui qui avait protégé Jehoshaphat et c'était pas... Donc, ce n'était pas par la force de Jehoshaphat qui n'est pas mouru parce que normalement, Jehoshaphat était un enfant de Dieu, mais il a vraiment, il a oublié sa relation avec Dieu, mais Dieu a protégé Jehoshaphat. Et c'est ça, c'est très important pour nous qu'on fasse attention avec qui on marche, avec qui nous avons notre relation pour ne pas être dans des situations dangereuses. Praise the Lord. Hallelujah. You know, King Jehoshaphat was almost killed. König Jehoshaphat wurde fast getötet. Et Jehoshaphat était presque tué. Why? Because of the love of the flesh. Wegen der Liebe, die zum Fleisch hatte. Et à cause de l'amour de la chair. He wanted to have friends. Er wollte Freunde haben. Il voulait avoir des amis. There's nothing bad in having friends, but let it be Christ as family. Es ist nicht schlecht, Freunde zu haben, aber lass uns deine Freunde im Königreich Gottes sind. Es n'est pas grave d'avoir des amis, mais tu dois laisser être tes frères et sœurs en Christ être tes amis. Stop being one with religious people. Hör auf, eins zu sein mit religiösen Menschen. Et arrête d'être un avec les gens religieux. They will take you away from Jesus. Sie werden dich wegnehmen von Jesus. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Parce qu'ils vont te séparer de Dieu. Amen. Amen. Stop being one with religious people. Hört auf, eins zu sein mit religiösen Menschen. Arrête d'être un avec les gens religieux. They might be your brother, your sister, or your even mother. You know, stop being one with them. Sind vielleicht Mütter, Brüder, Geschwister, aber dennoch sollen wir ja nicht eins sein mit ihnen. Peut-être ce sont tes frères, tes soeurs ou bien même tes parents, mais arrête d'être un avec lui, c'est dangereux. Avec eux, c'est dangereux. That's why in Luke 14, Jesus said you have to hate all. So in Lucas 14, sagt Jesus, wir müssen alles hassen. C'est ça pourquoi Jésus a dit, nous devons tout détester. Praise the Lord. Hallelujah. I don't worry by people's... We're not good. First John talk about the friendship with this world is enmity with God. Then in 1. Johannes lesen wir auch, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet. Et dans Jean, 1er Jean, on lit que l'amitié avec le monde c'est la tuer un ennemi de Dieu. If you really that very place mean if you really love Christ, you will not be one with them. Diese Stelle bedeutet, wenn du wirklich Christus liebst. Du wirst du nicht eins sein mit der Welt. Johannes 15 to the end. Amen. 1. Johannes 2, 17. Donc ça montre que quand tu aimes Dieu, tu vas pas être un avec les gens là. Don't walk by people's tears. Lass dich nicht wandle nicht nach den Tränen der Menschen. Il faut pas voir les pitiés de ce monde, donc tu marches à travers les pleurs des gens. Stop walking by people's tears. Hör auf, nach den Tränen der Menschen zu wandeln. Der Teufel liebt das. Bitte? Wandel nicht nach den Tränen der Menschen, denn der Teufel liebt das. Ne te concentre pas aux larmes des gens, parce que le diable aime ça. The kingdom of heaven does not move with tears. Denn das Königreich des Himmels wandelt nicht nach Tränen. Parce que le royaume des cieux ne marche pas avec des armes, des larmes. Move with choosing Christ. Wandle nach Christus, nach den Prinzipien von Christus. Concentre-toi ou bien marche à travers les principes de Jésus-Christ. Satan love, you know, he loves sentiments of this world. Und der Herr liebt doing a lot of, you know, jobs through it. Er liebt die Sentimentalität dieser Welt und er tut viele Werke dadurch. Parce que le diable il aime les sentiments de ce monde et puis il travaille aussi beaucoup par ça. Walk by Christ. Wandle nach Christus. Marche à travers de Jésus-Christ. Amen. Don't allow Satan to deceive you with any tears. Lass nicht zu, dass der Teufel dir was vormacht mit irgendwelchen Tränen. Et ne laisse pas le diable te confondre avec les larmes. You know when people are crying, people they move. That's not Christ. Die Leute weinen, sind sie auf It's einmal. Not who cry. You know, just give them. If they are crying, give them bucket. Wenn sie weinen, gib ihnen einen Eimer. Et quand les gens pleurent, ils donnent le papier mouchoir. Amen. Non, mais pas le papier mouchoir. Un seau. Un seau pour continuer à bien pleurer là. Un seau. Amen. Amen. Give them buckets. Gib ihnen einen Eimer. Donnez le quoi? Amen. Amen. Le seau. No tears can save anybody. Weil Tränen können niemanden retten. Parce que les larmes ne peuvent sauver personne. Amen. Amen. Tears never move the only true God. They never move Jesus Christ. Tränen bewegen Jesus nicht. Parce que les larmes ne bougent pas Jésus Christ. He said, "Come to me, and believe me." He did not say, "Come to me and shed tears." Er gesagt, komm zu mir und glaubt an mich, und ich komme zu mir und weint wegen mir. Il a dit, venez vers moi et avez la foi. Il n'a pas dit pleureux ou bien oui, montrez-moi vos larmes. You know that the ark of Noah, you know, when it was now closed and the rain was falling, people ran to the boat to not be knocking and be shedding tears. No tears can save you. Als es dann angefangen hat zu regnen und die Arche sich geschlossen hat und die Leute an die Tür geklopft haben und gesagt hat, lasst uns rein, bitte. Keine Menge von Tränen hätte diese Tür wieder aufmachen können. Sie wurde geschlossen, weil es vorbei war. Et c'est comme aussi avec l'arc de Noé, quand la porte était fermée, le peuple a commencé à pleurer et à frapper à la porte, mais aucune larme pouvait sauver les gens. Praise the Lord. Hallelujah. If Jesus walked by sentiment, what this world, you know, the sentiment of this world, he will not be able to save us. Wenn Jesus nach der Sentimentalität dieser Welt wandeln würde, hätte er uns niemals retten können. Satan will get him. Der Teufel hat ihn gepackt. Et si le diable, si Jésus-Christ voulait marcher à travers les sentiments de ce monde, il ne pouvait pas être capable à nous sauver, parce que le diable pouvait, parce que le diable pouvait attraper Jésus-Christ. Satan use sentiments a lot. Der Teufel nutzt das sehr stark. Parce que le diable utilise les sentiments. He deceives people, even God's children, through it. Er täuscht Kinder Gottes damit. Et il confie aussi les enfants de Dieu à travers de ça. In heaven, there's not like sentiment. Aber im Himmel gibt es das nicht. Da gibt es keine Sentimentalität. Dieu, y a pas de sentiment. Amen. And that's why in Old Testament, God said, go and destroy. They say, go and destroy even the suckling, all of them. The suckling, no, they always cry. He said, don't listen to any tears. Destroy them. Deswegen im Alten Testament, als Gott einfach befohlen hat, ganze Nationen auszuradieren, da war ihm egal, ob da Babys bei sind. Er hat gesagt, tötet sogar die Säuglinge, auch wenn sie weinen, und tötet die Frauen, auch wenn sie weinen. Alles muss ausgelöscht werden, um seinen Willen. So war das damals. Et c'est ça, quand il a tué et détruit le peuple, il n'a pas dit laisser tous les nourrissons. Il a dit non, il faut détruire aussi tous les nourrissons et même les adultes, parce que moi, je ne me concentre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Let us learn to judge righteous judgment. Lasst uns lernen, gerecht zu richten. Und apprendre de juger juste. Don't judge by tears. Richte nicht nach Tränen. Ne juge pas à travers des larmes. Even when it's come to me, my own self. Selbst wenn du selbst an der Reihe stehst, selbst wenn du selbst auf diesem Stuhl sitzt sozusagen, wo du angeklagt wirst, lass zu, dass die Prinzipien des Herrn regieren und nicht die Prinzipien dieser Welt. Amen. Et même si toi tu es accusé et puis c'est ton tour, ne laisse pas aussi le système de ce monde régner, mais laisse que le système de Jésus-Christ te juge. You know, people always want to put themselves in people's shoes. And that is why, you know, once they want to judge, they now say, okay, what about if it is me? Oft, wenn es ums Richten geht, versuchen Leute, sich in die Situation der anderen zu versetzen. Sie versuchen empathisch an die Sache ranzugehen. Wie wäre es, wenn ich in der Situation wäre? Dann würde ich mir doch auch Gnade wünschen. Und deswegen ist ihr Richten dann gebremst. Ja, yeah, that's why, you know, they now pity them with the pity of deswegen this world. Deswegen ist ihr gerechtes... Because they now put themselves in the shoes of that person. Deswegen wird ihr gerechtes Richten gebremst. Ihr gerechtes Richten ist dann voll mit Kompromissen dieser Welt, weil sie, anstatt sich auf die Prinzipien des Herrn zu verlassen, sich auf die Prinzipien dieser Welt einlassen, die voll von Mitleid, voll von Empathie und allen Wohnsingen sind. Et c'est ça aussi pourquoi les enfants de Dieu ont des difficultés de juger juste, parce qu'ils sont toujours conduits par le pitié de ce monde. Et puis ils pensent aussi, ah, si c'était par exemple ma propre situation, je voulais aussi que quelqu'un ait empathique ou bien ait aussi, a la grâce avec moi. Mais c'est pas comme ça, on ne doit pas juger à travers le pitié ou bien le système de ce monde, mais à travers les principes de Jésus-Christ. You know, there's time when you don't know the truth. There's a time when you not know the truth. There are two different times. Es gibt einen Zeitpunkt, wo du if you don't know the truth, and you go against the truth, then. Es gibt einen Zeitpunkt, wo du die Wahrheit kennst, und es gibt einen Zeitpunkt, wo du die Wahrheit eben nicht kennst. Aber wenn du die Wahrheit kennst und gegen diese Wahrheit vorgehst, dann herrscht ein anderes Gericht. Et il y a un temps où tu ne connais pas la vérité et à un autre temps où tu es conscient de la vérité, et quand tu agis contre la vérité, c'est là où tu as un problème. Amen. Amen. You know, I don't pray that what happened to them happened to me. You know, if it even happened, please help me to choose Christ. Und ich bete nicht dafür, dass das... Don't choose me. Don't choose the flesh. Den Leuten passiert, mir passiert. Aber wenn es mir passieren sollte, entscheidet euch bitte für Christus und nicht für das Fleisch. Et moi, je n'espère pas que je me trouve dans la même situation comme les autres, mais si, par exemple, je suis dans la même situation comme les autres, aidez-moi à choisir Jésus-Christ et pas la chair. Vous-même aussi, vous devez être conduit par le Saint-Esprit et pas par la chair. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Let it be Christ. Lass zu, dass es Christus ist. Ça doit être seulement Jésus-Christ. If I fall, I make you fall. Who is going to help one another? Wenn ich falle und dich mit runterziehe, wer kann uns dann helfen? Et si moi je tombe et puis je vous fais aussi tomber, qui va nous aider à monter? If I fall, I make you fall. And I want you to fall with me. How can you help me? But if you choose Christ, you will help me. Wenn you help me to stand again. Is somebody getting it? Wenn ich falle und ich dabei dich mit runterziehe, kannst du mir nicht helfen, Christus. Et si par exemple je tombe et puis je vous fais tomber aussi, qui va nous aider à s'élever? Mais c'est ça pourquoi c'est très important de choisir Jésus-Christ et pas la chair, parce que seulement à travers Jésus-Christ nous sommes capables à s'élever encore. Amen. Amen. If I choose the pity of this world to help somebody that is falling, I am falling with him or her also. Wenn ich das Mittel dieser Welt anwende an eine Person, die gerade fällt, dann falle ich mit dieser Person. Et si j'utilise par exemple le petit de ce monde pour aider à la personne, là ça montre que je suis aussi en train de tomber avec la personne qui est déjà par terre. Let us learn to choose Christ, no matter what. Lass uns lernen, Christus zu wählen, egal was es kostet. Et on doit apprendre de choisir Jésus-Christ dans n'importe quelle situation. And that's how we can be there for one another. Und nur so können wir füreinander da sein. If somebody gets it. Et seulement comme ça, on peut être là pour les uns les autres. Two wrongs can never make a right. You are wrong, I'm wrong. We cannot get, you know, the Holy Ghost cannot be there to help us. But if I choose Christ for you, and you know, it doesn't mean I will not be praying for you. Amen. Mm-hmm. Because I choose Christ for you, it will help you. It is not evil. What is evil is when I go through the pity of this world, the good of this world. What about if it happened to me? If it happened to me, choose Christ, please. So that you are there for me. Yeah. The flesh, if you choose the flesh profited nothing. It's only through the Spirit you can be there for me. Wenn eine Person das Fleisch wählt und die andere Person auch das Fleisch wählt, wird es nichts bringen. Sondern eine Person muss den Geist wählen, muss die Wahrheit wählen, um der Person, die im Fleisch ist, zu helfen. Wenn ich nach der Mitleid dieser Welt wandle, werde ich das Fleisch wählen und ihr nicht helfen können. Und wenn ich in der Situation bin, in der ich das Fleisch für mich selbst wähle, sei du bitte in der Position, den Geist zu wählen. Egal, was es kostet, egal wie herzlos es vielleicht erscheinen mag, wähle Christus, wähle den Geist, weil nur so können wir einander helfen. Nur so lieben wir einander auch wirklich. Si deux personnes sont dans la chair, ça sert à rien. C'est ça, c'est important que si une personne est dans la chair, que l'autre soit en esprit, même si c'est très dur pour l'autre personne, ou bien ça semble comme la personne qui est en esprit est très méchant, mais c'est seulement comme ça comment on peut nous aider les uns les autres, parce que la chair ne va pas nous aider, c'est seulement l'esprit. Et puis si je me trouve aussi dans la situation où je tombe, je veux aussi, j'espère qu'il y a une autre personne qui est là pour moi en esprit à travers le principe de Jésus-Christ et pas le pitié de ce monde. Amen. Amen. You know, when Jesus' mother was looking for him, you know, the natural people will walk by sentiment. Amen. Als die Mutter von Jesus nach Jesus gesucht hat, würden die natürlichen Menschen nach Sentimentalität entscheiden und sagen, seine Mutter hat tagelang nach ihm gesucht, was fällt ihm ein? Quand on lit l'histoire de Jésus-Christ où la mère a cherché Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui marchaient à travers les sentiments naturels parce qu'ils disaient ta mère t'a cherché, mais c'est pas comme ça qu'on doit voir des choses. Jesus refused to be moved by sentiment. Aber Jesus hat sich geweigert, nach der Sentimentalität zu wandeln, der Welt. Amen. Mais Jésus-Christ a refusé d'être guidé par les sentiments naturels. Amen. I quickly read it because of some of us. Amen. Matthäus 12, from verse 47 to the end. Matthieu 12, verset 47 jusqu'à la fin. Or from verse 46. Amen. À partir because it started from there. Amen. Verse 46. He said, while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, behold, your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. And he answered and said unto him, that told him, who is my mother and who is my brethren? 49. And he stretched forth his hand towards his disciples and said, behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sisters and mother. Amen. Amen. Amen. Let's go to Luke 11. Lucas 8. Luke 11. Luke 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us walk by Christ. Satan loves the flesh so much. Denn der Teufel liebt das Fleisch. Amen. Nous devons marcher par Jésus-Christ et pas par, à travers la chair, parce que le diable aime la chair. Luke 11, verse 27. Lucas 11, 27. Luke 11, verse 27. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sentiment, just hate it. Hast du einfach hate diese Sentimentalität? Sentiment of this world. Der Welt. Amen. Amen. Hate it. Hast du sie? Nous devons détester les sentiments de ce monde. Are you getting it? He said, and it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, blessed is the womb that bear thee, and the paps which thou hast sucked. Are you getting it? But he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You have to be like your father. That's wir müssen wie unser Vater sein. Amen. On doit être comme notre père. Amen. Amen. The natural people, they are specialists in sentiments. Die natürlichen Menschen sind Spezialisten, was Sentimentalität angeht. Et les gens naturels sont des spécialistes quand il s'agit de sentiments. They are moved when people are sharing tears. Sie lassen sich davon bewegen, wenn Leute ihre Tränen vergießen. Mm-hmm. Ils sont influencés quand ils voient les gens pleurer. You know, mothers sharing tears. Wenn Mütter weinen. Si la mère montre des larmes. Children sharing tears. Wenn Kinder weinen. Ou bien quand les enfants pleurent. No, women. You know, some women. No, some, they don't even want to see women sharing tears. Oder wenn Frauen weinen, dann. Or cry. You know, women cry. Or babies weich. Cry. Amen. Et il y a des autres qui n'est pas comme si supporter voir des bébés ou des femmes pleureux. Amen. Amen. Or people die. Ou wenn Leute sterben. Ou quand les gens meurent. Amen. Amen. If you choose Christ, wenn du Jesus Christus wählst, wirst du für immer leben. Amen. Mais si tu choisis Jésus-Christ, tu vas vivre pour toujours. Don't move by sentiment. Amen. Ne marche pas à travers les sentiments. You know why did God, you know, look at Afghanistan? People are dying. People are this. People are that. He loved you so much. He gave you Jesus, and you keep on rejecting Jesus. What do you expect from him? Yeah. He has given you everything, but you are still looking for everything. He gave you everything, and you are still looking for everything. Und die Menschen schreien nach Gerechtigkeit. Sie sagen, was passiert in Afghanistan? Was passiert mit den der Welt? Dies und das, so viel Ungerechtigkeit. Aber die größte Ungerechtigkeit wird jeden Tag Christus angetan, indem man eben nicht an ihn glaubt, obwohl er alles für einen gegeben hat. Mhm. Aber darauf schaut niemand. Das sieht niemand. Diese Gerechtigkeit, danach dieser Gerechtigkeit schreit niemand. Mhm. Le monde, il cherche toujours la justice, mais le problème est que Jésus-Christ a donné sa vie pour qu'on soit libérés. Mais le monde ne veut pas avoir Jésus-Christ, il préfère d'avoir une vie sans Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi on doit se demander pourquoi les gens maintenant sont en train d'avoir le pitié pour, par exemple, l'Afghanistan qui est contre Jésus-Christ. On ne doit pas marcher à travers les sentiments, mais à travers la vérité. Et quand une personne rejette Jésus-Christ, là, on peut aussi rien faire pour cette personne. They said yes, war everywhere, and but Jesus, but no, the true God gave you the Prince of Peace, but you refuse to embrace him. What do you want from him? He has given you the solution, but you reject it. Sie sagen überall herrscht Krieg, aber der Herr hat uns in sich selbst den Frieden gegeben, damit Frieden herrscht, sein Frieden herrscht, aber wir verweigern den Frieden fürs und wundern uns, weshalb kein Frieden herrscht. Was soll er noch tun? Genau das gleiche geht auch für Krankheit. Et les gens pleurent parce qu'il n'y a pas la paix dans ce monde, mais le problème est aussi que Dieu nous a déjà donné le prince de la paix qui est Jésus-Christ. Et la même chose aussi avec la maladie, mais les gens rejettent la solution qui est Jésus-Christ. You are here in this church. You are here, you came here, and you are here. And you know, you are hearing the truth upon the truth upon the truth upon the truth. Instead of you to allow your heart to be occupied with the truth. But you reject the truth and allow your heart to be occupied by with the flesh. And now, you are crying, or you are, you know, you need help. No, you know, there's no help except Christ. Christ is what we have to give anybody. Amen. Nothing else. If you keep on rejecting that Christ, then we are not there for you. Und das Gleiche gilt auch für Menschen, die in diese Gemeinde gehen und die Wahrheit hören und hören, aber sich nicht von dieser Wahrheit leiten lassen wollen, nicht von dieser Wahrheit verändern lassen wollen und dann wieder in die vergangenen Muster reinfallen, wieder ihr Erbrochenes aufessen und sich dann wundern, weshalb ihnen wieder schlecht ist, weshalb es ihnen wieder schlecht geht. Aber der Herr hat uns diese Lösung in Form einer lebendigen Gemeinde gegeben, aber wir haben das nicht ausgenutzt, wir haben davon nicht geschöpft. Und wundern uns, weshalb wir wieder am gleichen Punkt stehen wie am Anfang. Et c'est la même chose aussi avec les gens qui ont été, par exemple, ici à l'église, ils ont écouté les messages et aussi la vérité, mais au lieu de, que leur cœur soit occupé avec la vérité, ils préfèrent que leur cœur soit occupé avec la chair. Et puis là, ils sont surpris quand ils sont dans les situations difficiles. Mais Jésus-Christ a toujours été la solution. Et puis Jésus-Christ a toujours été le message qu'on t'a donné. Pourquoi tu rejettes alors Jésus-Christ? Si tu n'acceptes pas la solution, là, il n'a rien à faire. Jesus loves you so much. He brought you into this ministry. Jesus hat dich so sehr geliebt. This ministry cannot help you. There's no, you know, because this ministry is Christ. If Christ cannot help you, there's nothing that can help you. Der hat dich so sehr geliebt, dass er dich in diese Gemeinde gebracht hat. Aber wenn dir diese Gemeinde, die Christus ist, auch nicht helfen kann, dann kann dir niemand helfen. Weil nur in Jesus Christus findet man Hilfe. Irgendwo anders ist man verloren. Et Jésus-Christ t'aime tellement beaucoup qu'il t'a amené ici dans cette église. Puis si cette église ne peut pas t'aider, là, il n'y a aucune solution qui peut t'aider parce que cette église est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible calls Satan a thief. John 10:10. Die Bibel nennt den Satan ein Dieb. Et dans John 10:10, la Bible appelle le diable un voleur. Amen. Amen. And the easiest way for Satan to steal from the true God children is always through the pity, the good of this world. The easiest way for him to steal. Der einfachste Weg, um zu stehlen von den Menschen, ist durch das Mitleid dieser Welt. Et pour le diable, c'est plus facile de voler à travers le pitié de ce monde. Donc, il veut voler la relation des enfants de Dieu à travers le pitié de ce monde. Donc, c'est une distraction. If you are after Christ, what Christ called pity, you have pity in his own kingdom. Amen. What Christ called good, he is the only good that can happen to you. Amen. Amen. Er ist das einzige Gute, was dir passieren kann. If you are after good, if you are after what he called good, what he called pity, it is impossible for Satan to be able to steal from you. Dann ist es unmöglich für den Satan von dir zu stehlen, wenn du nach den Prinzipien von Christus bist und hinter seinem Frieden, seiner Freude, seiner Zufriedenheit, seinem Allem her bist. Et Jésus-Christ a aussi sa propre définition de mon pitié et aussi donc du bon. Si tu es à travers le bon, là tu dois chercher Jésus-Christ. Si tu veux le pitié de Jésus-Christ, tu dois aussi marcher à travers ses principes parce que son pitié et son bon, ce sont deux choses différentes comparées avec de ce monde. You know, think of how many people you are giving money to. Because of the pity of this world. It is Satan that has stolen from you. Wie vielen Leuten hast du schon Geld gegeben aus Mitleid dieser Welt und wie der Teufel dadurch von dir gestohlen hat? Tu dois penser, te demander aussi combien de gens tu as donné l'argent à cause du pitié de ce monde. Et c'est le diable clairement qui a volé de toi. What this world religion called good. You have given out things because of the, you know. It is not for Christ. Und es war nicht um Christus. The Christ is not the motive. They did not choose Christ. That you are there for them. Christus ist nicht der Grund. I don't know. Sie haben nicht Christus gewählt und du hast nicht indem du ihnen geholfen hast, Christus gewählt. Und der Teufel will not allow it to continue. Hat schon viel von uns gestohlen dadurch, aber wir werden nicht zulassen, dass es so weitergeht. Amen. Et le diable, il a voulu aussi à travers les gens qui n'ont pas choisi Jésus-Christ, parce que toi, tu voulais être là pour les gens qui n'ont pas choisi Jésus-Christ, et c'est le diable qui a volé. Mais on va pas laisser ça, on va pas laisser que ça continue. Il faut être là pour les parents. Selbst da zu sein für Eltern. Même que tu es là pour tes parents. If they are not choosing Christ, don't be there for them. Wenn sie nicht Jesus wählen, sei nicht für sie da. Et s'ils ne choisissent pas Jésus-Christ, ne sois pas là pour eux. You know, relation. You know, they can phone you from Ghana or from, you know, all these places that people, you know, they have, it's like a club. You know, family club. They want to do something together. You better be one. Und sie können dich anrufen und wollen. Reject it. Wollen eins sein it's mit not dir. Christ sick. Durch irgendwelche. It's family sick. It's flesh sick. And it's dead. And Satan will throw his steel, kill and destroy. Ja, durch irgendwelche Familienzusammenkünfte oder Dinge wollen sie dann mit dir eins sein. In ihrem Namen, aber nicht im Namen von Jesus Christus. Und das musst du verweigern. Et c'est la même chose aussi avec la famille naturelle. Si ta famille naturelle veut avoir, par exemple, des coopérations avec toi, mais au nom de la famille, pas au nom de Jésus-Christ, tu dois aussi les rejeter parce que c'est aussi très dangereux pour toi si cette chose que vous voulez faire n'est pas basée sur Jésus-Christ. Don't look for any family because of the flesh. Suche nicht nach Familie wegen dem Fleisch. Ne cherche pas la famille à cause de la chair. If you are looking for them, let it know that, make sure it is all about to inject Christ into them. Amen. Let that be your motive, your strong motive. And if you know that they are rejecting it, you better quit. Or they pull you along. Yeah. Und wenn du nach ihnen suchst, dann um ihnen Christus zu geben, aber wenn du weißt, dass du es nicht packst, ihnen Christus zu geben, dass sie dich eher mitziehen werden, dann halte dich davon fern und bete dafür, dass jemand anderes dann deinen Job macht. Yeah, yeah, exactly. Then somebody, the Lord will send a laborer to the harvest to do the job. Amen. Et si tu veux être uni avec ta famille, là tu dois vraiment être prêt à prêcher à ta famille naturelle. Mais si tu sais que tu n'es pas, que c'est eux qui vont t'influencer, là c'est mieux de te séparer de ta famille au lieu d'être séparé de Jésus-Christ. Et puis quand tu es maintenant, tu décides de ne plus être uni avec ta famille, tu pries aussi pour qu'une autre personne prêche à ta famille naturelle. Whatever you do for the natural family, it is of the flesh. Was immer wir für die natürliche Familie tun, ohne Christus, ist fleischlich. Es bringt nichts. Et tout ce qu'on fait pour la famille naturelle, c'est la chair, et c'est pas à cause de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Allow it to be Christ. Don't be one with them. Das ist Christus, es sei nicht eins mit ihnen. Ne sois pas uni avec eux. You are looking for help. You are there to bring out money for them. You are there to do. Do you know what you are doing? You know what you are doing. You know so many times we don't even know where all these sicknesses and diseases are coming from that they enter into our body. Manchmal you know you can give somebody money and that money can cause death for you, can bring death. Or any kind of sicknesses and diseases the doctor can do nothing about it any longer. You don't even know what relationship, your connection with people you move with. You better allow it to be Jesus Christ. That is where there is protection. Christ alone. The Holy Ghost can only work for Christ's sake and the kingdom's sake. Deswegen müssen wir uns wirklich in Acht nehmen davor, dass wir nicht durch Sentimentalität Menschen helfen, Menschen Geld geben. Also besonders wenn es um Familie geht, dass wir nicht um der Familie willen Leuten Geld geben, Leuten unsere Zeit geben, Leuten unsere Aufmerksamkeit schenken, unsere Präsenz schenken, weil es ist immer noch ein geistlicher Kampf und so viele Dinge können geistlich übertragen werden, wenn wir uns diesen Menschen, die ja halt einfach zum Satan gehören, weil sie Jesus nicht haben, uns immer wieder öffnen und dann öffnen wir uns immer wieder für Geister und diese Geister können in Form von Problemen, in Form von Armut, in Form von Krankheit, in Form von so vielen Dingen sich in unserem Leben manifestieren und wir fragen uns, woher kommen diese Dinge, aber wir haben diesen Dingen die Tür geöffnet, weil wir uns für das Fleisch entschieden haben und nicht für Christus entschieden haben. In diesen Beziehungen. Et c'est ça aussi pourquoi on doit faire très attention avec qui nous avons des relations. Parce que si nous sommes là pour les gens à travers la chair, quand on donne par exemple l'argent aux gens, on ouvre aussi quelque part les portes pour les esprits mauvais entrent dans nos vies, par exemple à travers des maladies ou bien des problèmes en général, parce que nous sommes toujours là pour les gens à travers la chair, et c'est là où le diable a maintenant la possibilité d'entrer dans nos vies pour détruire et pour voler. Jesus said, where your money is, your heart is there. Jesus sagt, wo unser Geld you ist, might not be there, but your heart is there. Du bist nicht da. I don't go there with aber that. Your money is there. Weil du sie sponsorst, weil du sie unterstützt, ist dein Herz aber in dieser Sache, die sie tun, in diesen Menschen, denen du das Geld gegeben hast. Et c'est ça aussi, la Bible nous dit que là où ton argent est, c'est là aussi où ton cœur sera. Parce que ton argent est comme ta représentation de toi-même. You know, you can send your money an error. Wisst, you can send your money message. Wir können unser You're giving your money to people, sending your money message. Wir können unserem Geld eine Botschaft übermitteln. Wenn wir Menschen Geld geben, versehen wir dieses Geld mit einer Botschaft. Et quand, par exemple, on donne aussi l'argent aux gens, on donne notre argent à le message. Amen. There are places. Quand on donne notre argent, c'est aussi comme si on donne aussi nos intentions, peut-être. On est toujours connecté avec cet argent. Donc tout ce que les gens font avec cet argent, toi aussi, tu seras involvé. Mais quand tu soutiens histoire. Aussi tu soutiens la cause, ce que la personne va faire avec cet argent. N'importe si c'est bien ou mal. Que ce soit bien ou mauvais. You know, there are places you cannot get to, but your money do the job for you. Orte, an die du selber nicht hingehen kannst. As far as your money is, you are the one. Weil dein Geld dabei da ist, bist du sozusagen damit involviert. Et peut-être tu ne peux pas être sur place, mais ton argent est là pour toi, donc ça te représente. Jesus said, where your treasure is, where your money is, your heart is there. Denn Jesus sagt, dort wo dein Geld ist, dort ist auch dein Herz. Et Jésus-Christ nous dit, là où notre argent est, c'est là où notre cœur est aussi. Praise the Lord. Amen. You know, so many times we will say, okay, we choose Christ to do something for them. But do they choose Christ? Those people you are there for, do they choose Christ? Weil du kannst sagen, ich wähle Christus, aber die Menschen, die du unterstützt, unterstützen sie, also sind sie auch für Christus? Et tu peux dire aussi, par exemple, je suis là pour cette personne, mais tu dois te demander si cette personne choisit aussi Jésus-Christ, et puis si cette personne est aussi là pour Jésus-Christ. It's not I choose Christ, I do it. I just close my eye. I don't care what people go to Satan. You know, where your money goes to, if you go to them, and they are, you know, they choose Satan, you are part of it. Und du kannst nicht sagen, Hauptsache, ich bin ein Kind Gottes und Hauptsache, das Geld kommt aus einem gesegneten Portemonnaie. Ob es dann halt in ein teuflisches Konto geht, ob es dann den Satan sponsort und seine Machenschaften, ist egal. Hauptsache, weil es von mir kommt, ist alles in Ordnung. Aber so funktioniert das nicht. Et c'est ça aussi pourquoi tu ne peux pas, quand tu donnes l'argent à une personne, tu ne peux pas ignorer ce que la personne fait maintenant avec sa vie ou bien avec cet argent. Tu ne peux pas seulement accepter que cette personne, par exemple, utilise son Let's argent pour faire des choses mauvaises ou criminelles. Tu ne peux pas l'ignorer. John 10:10. Johannes 10:10. Praise the Lord. Amen. John 10:10. Johannes 10:10. John 10:10. He said, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. Amen. He said, the thief. You know, here Jesus talk about the ministry of the thief. Jesus spricht über den Dienst des Diebes. Amen. Ici, Jésus-Christ parle de projet de voleur. Amen. Amen. He also talk about his own ministry. Und spricht auch über seinen Dienst. Il parle aussi des, to give life. His own ministry, that's my ministry, is to give life. Sein Dienst ist es, Leben zu geben. Et puis Jésus-Christ nous révèle aussi son propre ministère, parce que son ministère est de nous donner la vie. Amen. He said his own ministry is to give life that was once stolen from us, to give it back to us. Sein Dienst it was stolen from us when Adam fell. Are you getting it? And now it's not be back to us. Are you getting it? Uns das Leben zurückzugeben, was uns genommen worden ist, als Adam und Eva es freiwillig dem Satan übergeben haben. Le ministère de Jésus-Christ est de nous faire entrer notre vie que nous avons perdu à travers d'Adam et Eve qui ont choisi le diable. You know, if people fall, we mourn. Wenn Menschen fallen, sind wir bestürzt. Et si les gens tombent, nous sommes toujours étonnés. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Praise the Lord. Alléluia. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Oh, let me see. Hold on. Yeah. You know, anytime people fall, we mourn. Wenn Leute fallen, trauern wir. We don't know, we mourn, we mourn. Amen. Et toujours quand les gens tombent, on pleure. Just like somebody fell here. Genauso and Samuel mourned. Hier in dieser Geschichte jemand gefallen ist. How long will you mourn? Und Samuel, der Prophet, hat um diese Person getrauert. Aber wie lange trauerst du um diese Person? Et dans 1 Samuel, on voit aussi que il y avait une situation où une personne est aussi tombée. Puis David, Samuel, le prophète, a aussi pleuré. Der Herr fragt dich. Mais Dieu te demande jusqu'à quand tu vas you continuer will à not pleurer. Mourn forever. Tu vas nicht für immer trauern. Tu vas pas pleurer pour toujours. And the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn? Amen. Praise the Lord. Halleluja. 1. Samuel 16, Vers 1. How long will thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 2, Samuel was afraid to go because Saul, he knows what King Saul can do to him. But God says, say this so that you can get it. Und in Vers 2 hat Samuel Angst gehabt, dorthin zu gehen, weil er Angst hatte vor der Reaktion von König Saul. Weil er ja jetzt auf dem Weg ist, einen neuen König zu ernennen, weil König Saul seine Königsherrschaft verloren hat, weil er ungehorsam war, weil er halt ungehorsam war. In dem Verset 2, on peut voir que Samuel avait peur de la réaction de Saül, parce qu'il connaissait aussi, le caractère de Saül, parce que Samuel était maintenant envoyé par Dieu de trouver un autre roi, parce que Saül était... Il a désobéi Dieu. And Samuel said, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the Lord. That's a lie. He's going to anoint somebody as a king. Und der Herr sprach zu ihm, nimm eine Jungkuh mit dir und spricht, that is coming from ich the bin Lord. Gekommen, um den Herrn zu opfern. Und das war eine Lüge. Er ist nicht nur gekommen, um einer Jungkuh zu opfern, sondern er ist gekommen, um einen neuen König zu salben. Aber Gott hat zu Samuel gesagt, er soll das sagen, falls er gefragt wird, damit er eben nicht getötet wird. Verset 2. Comment faire? Demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir en sacrifice. Ici, on peut voir que le vrai motif de Samuel n'était pas d'offrir Dieu un sacrifice, mais de choisir un nouveau roi. Donc, c'était un mensonge, mais... It is not what man calls lies. It's what Christ calls lies. Es geht nicht um das, was der Mensch Lüge nennt, sondern das, was Jesus Christus Lüge nennt. Il s'agit pas de ce que le monde appelle mensonge, mais ce que Jésus-Christ appelle mensonge. Praise the Lord. Hallelujah. We listen to the voice of Christ and not to any man's voice. Wir gehorchen der Stimme von Jesus Christus und nicht einer menschlichen Stimme. On obéit à la voix de Jésus-Christ et pas à la voix de l'homme. If you also go to 1 Samuel 13 and see from verse 5 to 14, King Saul walking by sentiment. No, it cost him is the truth. He walked by sanctity. He said, the people made me. I don't know. Let me, you know, he was walking by the movement of the people. You walk by Christ and not by the movement of the people. Und dieses Problem der Sentimentalität war ja auch das, was König Saul den Thron gekostet hat, weil er ja eben geopfert hat, weil er sich von den Menschen dazu bedrängt gefühlt hat und den Menschen diesen Gefallen tun wollte. Und deswegen hat er geopfert, obwohl er nicht opfern wollte. Und deswegen wurde ihm die Königsherrschaft weggenommen, ein für alle Mal. Et c'est la même chose aussi avec Saül qui a été toujours guidé par ses sentiments parce que quand Dieu a dit « Attends-moi », après il n'a pas attendu Dieu, il a donné la faute au peuple. Il a dit « ton peuple m'a poussé à faire ceci et cela ». Et ça montre aussi que les sentiments sont toujours un de beaucoup de raisons, ou bien disons toujours la raison pourquoi les gens tombent. Praise the Lord. Hallelujah. We continue from here on Sunday. And I wanted to go, there's a place I wanted to go on Sunday concerning the message, the Lord, the pathway of retreat. I could not go there, but it seems he wants me to stay.